Lautlesen und Lernen. Ich bin leider zu spät. Das passt mir nicht. Das geht leider nicht. Da kann ich leider nicht. Ich hätte gern einen Termin. Wann denn? Geht es am Montag? Ich komme gegen 10. Ich komme in einer Stunde. Ich habe den Bus verpasst. Tut mir leid, ich...